Ländermenschenabenteuer. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich mal gern wissen. Wir überlegen uns immer irgendeinen Slogan, irgendein Thema. Wer wusste denn von heute das Thema überhaupt, bevor er hierher gekommen ist? Also ich habe das ja schon 20 Mal gesehen. Ah, es lohnt sich doch, es lohnt sich doch, okay. Und habt ihr schon mal so ein bisschen nachgefühlt bei euch oder so? Gesagt, was macht denn das Thema mit mir? Habt ihr das schon mal probiert? Nicht, vielleicht traut es euch jetzt auch nicht zu sagen oder so. Also ich habe so ein bisschen so das Weite, das neue Grenzen, irgendwie ein weiterer Horizont so bei mir verspürt. Ländermenschenabenteuer, das hört sich für mich so einfach so über den Horizont hinaus an. Aber wenn man über den Horizont hinausgehen möchte, dann braucht man Mut und Zuversicht. Weil nur, wenn man Mut und zuversichtlich hat, oder Mut und Zuversicht hat, dann kann man so über das hinausgehen, was man bisher schon also als seine Grenze irgendwie auch markiert hat. Wenn man Mut und Zuversicht hat, dann weiß man, dass das, was man im Moment so als Grenze für sich gesehen hat, dass es nicht die Grenze ist, sondern dass es ein Weg darüber hinausgeht, dass ich meine Grenzen weiter stecken kann. Und in diesem Gottesdienst soll es darum gehen, und das ist eigentlich auch so die Absicht von der Predigt, dass wir uns heute von Neuem Gottes Zuversicht und Gottes Mut auch zusprechen lassen, dass du heute hier anders rausgehst, wie du reingekommen bist, als jemand, der mutig seinen Weg geht, als jemand, der von Neuem auch die Zusagen Gottes für sich in Anspruch nehmen kann und dann auch leben kann. Das wäre mir heute ganz arg wichtig. So dass wir von Neuem auch neues Land einnehmen können, das, was wir von Neuem abgesteckt haben. Dazu, wo wir so Beruf sind oder wo du Berufer bist dazu, ja, dass du das dann auch einnehmen kannst. Land einnehmen, als ich so mir über die Predigt da Gedanken gemacht habe und über die Geschichte, die dem zugrunde liegt, nämlich von den Kundschaftern, da habe ich an dieses Spiel hier gedacht, Risiko, kennt wahrscheinlich jeder, also es gab schon, richtig jugendlich war, so 15, 16, da haben wir das glaube ich auch ziemlich häufig gespielt und für dieses Spiel hier braucht man eigentlich nicht viel, ein bisschen Glück und ein bisschen Strategie und dann klappt es eigentlich schon. Also mit dem Glück habe ich mich nicht so drauf verlassen, aber strategisch war ich nie ganz schlecht und von daher, ich habe es gern gespielt, okay, ihr könnt verstehen, warum. Ich war nicht unbedingt immer bei den Verlierern. Ja, Strategie brauchten auch die Israeliten, als sie dieses neue Land einnehmen wollten, als sie vor dem Land Kanaan standen. Sie waren inzwischen aufgebrochen vom Sinai. Sie waren unterwegs in das Land Kanaan, aber bevor sie da hingekommen sind, haben sie gesagt, sie wollen Kundschafter aussenden, um einfach mal nicht so blind ins Glück zu rennen, sondern zu sehen, was da auf sie zukommt. Und ob das, was Gott ihnen auch zugesprochen hat, also ein Land, in dem Milch und Honig fließt, dass es auch tatsächlich so ist. Sie wollten es einfach sehen. Und deswegen hat Mose nach dem Auftrag Gottes 12 Kundschafter ausgesendet, um dieses Land erstmal zu besichtigen, um zu sehen, was für Städte das die haben, ob sie in Zelten wohnen, in Burgen und wie die Menschen dort sind und wie überhaupt auch das Land ist, ob das wirklich so saftig und so toll ist, wie das auch Gott ihnen versprochen hat. So aus jedem Stamm haben sie dann einen gesendet, so sind sie eben unterwegs gewesen und es waren ganz besondere Leute, diese Kundschafter. Das waren nicht irgendwelche, die jetzt einfach so einen Bock hatten auf ein Abenteuer, ne? Die irgendwie schon lange mal was Gefährliches tun wollten. Und es waren auch keine Draufgänger, die irgendwie einen Kitzel brauchten. Und es waren auch keine ausgebildeten Spione, die jetzt ihren Job machen wollten. Ja, und das ist so richtig gut, also kein Taskforce oder sonst irgendwas, was da irgendwo im Iran und Irak als da durch die Gegend fleucht, von dem wir überhaupt nichts wissen. Es waren aber angesehene Männer. Es waren halt nur Männer, die einfach so ein Ansehen, so ein Gewicht in ihrem Volk hatten, ja. Die hatten alles miterlebt, was das Volk so in den letzten Jahren auch miterlebt hat. So die ganzen Wunder in Ägypten und der Durchzug durchs Schilfmeer und durch die Wüste, die Offenbarung am Sinai, das haben die alles miterlebt. Und es waren Leute, auf die hörten die Menschen vom Volk. Die hatten Erfahrung. Und deswegen hat man sie auch berufen, dass wenn die zurückkommen und erzählen, was sie da erwartet, ja, dass das Volk dann auf diese Menschen hört, weil manchmal haben sie den Mose und Aaron dann doch vielleicht nicht so hundertprozentig getraut. Aber wenn so 12 gestandene Männer von jedem Stamm solche Überzeugungstäter dastanden und sagten, wir können da raufziehen, das Land können wir einnehmen, das gehört uns, ja, dann war man sich ganz sicher, dann wird es auch gelingen. Und alles ging gut. Die Kundschafter kamen wohlbehalten und unentdeckt zurück und erzählten von ihren Eindrücken. Sie hatten übergroße Früchte dabei, riesige Trauben, also einfach Sachen, die die Israeliten so nicht kannten. Aber jetzt plötzlich nimmt diese Geschichte eine merkwürdige Wende. 12 Kundschafter kamen zurück mit unterschiedlichen Wahrnehmungen. Josua und Kaleb wollten am liebsten gleich hochziehen und das Land einnehmen. Lasst uns hingehen. Nichts ist unmöglich. Aber die anderen sagten, Moment mal, das geht überhaupt nicht. Es ist völlig unmöglich. Zu starkes Volk, zu befestigte Städte, riesige Mauern. Und dann gab es da die Söhne Ankas. Es waren so diese Riesen, also die Ankas. Ankas hießen die, ja? Die Anaks, okay. Von denen die Söhne, also von den Riesen, die Riesen. Ja? Also die waren riesengroß, ne? Also da können wir unmöglich hingehen. Dann haben sie noch was gesagt, das steht da wirklich so in der Bibel. Und zwar, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und wir waren es auch in ihren Augen. Ob sie die jemals gefragt haben, ob sie das tatsächlich in ihren Augen waren, wage ich zu bezweifeln. Ne? Aber sie haben sich selber wie eine Heuschrecke, so richtig machtlos und depri gefühlt. Also so wie unser Jonas vorhin. Als Opfer haben sie sich eigentlich gesehen. Und als sie das dann auch diesem Volk sagten, so diese gestandenen Männern, ja, da könnt ihr euch vorstellen, was da passiert ist, ja. Die haben dann auch noch so ein paar Gerüchte erzählt, dass die ihre Bewohner fressen und so und also unmögliche Sachen tun, ja. Und dann hat dieses Volk eine furchtbare Angst bekommen, ja. Die haben Angst bekommen, sodass sie die ganze Nacht geweint haben. Die waren so richtig verzweifelt am Ende, so wie unser Jonas vorhin. Die haben keinen Ausweg mehr gesehen, nur einen riesigen Berg. Und sie haben auch die Angst gehabt, dass sie jetzt in dieses Land hineingeschickt werden und dass Gott sie letztendlich vernichten wird. Nach all dem, was geschehen war, haben sie das geglaubt. Wir werden Opfer sein, wir werden im Grunde genommen alles verlieren. Ich lese euch das mal vor in 4. Mose 14, Vers 1 bis 11. Wenn es jetzt gut klappt, kommt es hier oben hin. Ah. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte und die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben werden oder noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Einer sprach zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefnuns, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu dem ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird uns dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk des Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange lästert mich dieses Volk? Wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Irgendwie ist es schon nicht so richtig zu verstehen, so in dieser Geschichte. Also, diese Kundschafter, wie konnten sie zu so einer unterschiedlichen Bewertung kommen? Man spürt so richtig bei diesem Kaleb und bei diesem Josua, die waren voller Power. Die wussten, was sie zu tun haben. Die hätten sofort damit angefangen. Und die anderen, die waren so richtig, wie soll ich sagen, am Boden. Ja? Die hatten Zweifel. Die hatten kein Land mehr in Sicht. Sie haben doch aber alle das Gleiche gesehen. Sie haben alle das Gleiche erlebt und nicht nur in Kanaan, sondern sie haben auch alle die gleichen Wunder gesehen, die Gott in Ägypten tat. Sie haben doch erlebt, wie Gott das Meer teilte, wie er die Feinde besiegte, wie er die Feuersäule bei Nacht aufrichtete, wie er die Klimaanlage durch eine Wolke in der Wüste schaffte und es so arrangierte, dass das Volk also richtig gut und wohlbehalten durch die Wüste ziehen konnte. Sie haben erlebt, wie Gott sie mit Manna tagtäglich versorgte. Sie haben erlebt, wie Gott ein rundum sorglos Paket für sie schnürte, in all der Zeit, wo sie in der Wüste unterwegs waren. Sie haben sogar erlebt, wie sie als Sklavenvolk zum Schluss ein überreich beschenktes Volk waren, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Glaubt nur nicht, dass sie arm waren. Die waren reich beschenkt. Und warum? Warum haben sie jetzt plötzlich so eine große Angst vor ein paar hohen Mauern und vor ein paar großen Menschen? Warum? Nun, wenn man den Blick auf diese Umstände richtet, das, was sie so gesehen haben mit ihren Augen, kann man vielleicht die Reaktion dieser zehn Kundschafter verstehen. Sie sahen diese befestigten Städte, die hohen Mauern, die großen Leute. Sie sahen, dass dieses Volk und dieses Land, das sie da einnehmen wollten, eigentlich eine höhere Kultur hatte als sie selber. Sie sahen das. Aber sie hatten kein Selbst- und kein Gottvertrauen. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und wir waren es auch in ihren Augen. Eigentlich zwei Lügen. Und was macht es mit uns, wenn wir so ein zweifelhaftes Selbstbild haben? Was macht es mit einem Volk und auch mit dem Volk Gottes, wenn ihre Führer, wenn ihre angesehenen Männer plötzlich so wackelige Knie bekommen? Wenn sie sich vorkommen wie Heuschrecken, was macht es wohl? Klar, wir haben es eben gelesen, sie bekamen Angst und taten sogar Irrsinnige. Sie wollten Mose putschen und Aaron putschen und im besten gleich wieder zurückziehen nach Ägypten, zurück in die Knechtschaft. Sie haben alle ihre Zuversicht verloren und sie waren völlig verzweifelt. Ich frage dich, kennst du das auch, dass du plötzlich solche großen Berge vor dir siehst? So groß, dass du letztendlich nahe an das kommst, dass du verzweifelst? Kennst du das, dass wenn man irgendwie denkt, man schafft es nimmer, dass man dann ganz irrsinnige Gedanken bekommt. Man will zurück, man bemitleidet sich, genauso wie die Israeliten damals. Und manchmal kriegt man sogar Gedanken, sich selbst Leid anzutun, weil man das nicht mehr aushalten kann, diesen großen Berg zu sehen und Angst davor hat, dass man da gar nicht drüber kommt. Kennt ihr solche Überreaktionen in solchen hoffnungslosen und verzweifelten Situationen? Ich kann mich daran erinnern, wir waren unterwegs auf die Wildspitze, das ist irgend so ein Eisberg da in den Alpen. Und wir waren schon ziemlich weit auf dem Gletscher hochgestiegen, hatten schon die 1000 Höhenmeter hinter uns und die Luft wurde dünner, es war Scheißwetter, man hat überhaupt nichts gesehen, es war auch kalt. Aber trotzdem waren wir auf dem besten Weg, auf den Gipfel zu kommen. Und plötzlich, es war vorher schon so ein bisschen so murrige Stimmung bei dem einen oder bei dem anderen, weil sie einfach auch müde waren, ja, weil man einfach auch jetzt schon sehr früh morgens losgestiegen ist und durch all den Schnee und das Eis da sich hochgearbeitet hat. Und plötzlich fängt einer an zu schreien und sagt, jetzt gehe ich keinen Schritt mehr weiter, ich bleib hier, ihr könnt einen Hubschrauber bestellen, ich kann das auch bezahlen, ich schreibe einen Brief an den Landesverband, wegen mir, was weiß ich warum. Er war richtig am Ende, ja. Ich konnte ihn auch nicht mehr beruhigen, zum Glück war jemand anders dabei, der hat ihn gerade wieder eingeklinkt. Und dann ging es weiter in der Seilschaft. Und er war eigentlich nicht fertig, er war nicht am Ende. Er ist auch hochgekommen, am Schluss hat er sich noch entschuldigt für seine ausfallenden Worte und so. Gell? Auch bei mir, er wollte dann auch keinen Brief mehr schreiben. Aber er war nicht am Ende, aber der Berg war für ihn einfach viel zu hoch. Der hat es sich nicht mehr zugetraut, da hochzukommen. Und deswegen kommt er auf solche irrsinnigen Gedanken. In dem Moment war der Berg einfach zu hoch und hat gesagt, lieber einen Rettungshubschrauber und runterfliegen, tausende von Euros bezahlen, ganz egal. Ne? Aber weg von dem Gedanken, ich kann es nicht mehr schaffen. Ja, Diese 10 Kundschafter, die da solche negative Stimmung verbreiteten, das waren die Leute, die so sich nach den Umständen orientiert haben. Die haben den Berg gesehen, die haben die Mauern gesehen, die haben die Menschen gesehen. Die haben das mit ihrer Vernunft wahrgenommen und gesagt, unmöglich. Und dann gab es die anderen zwei, die haben sich nicht nur an dem orientiert, was sie gesehen haben, sondern sie haben sich vor allem an dem orientiert, was Gott ihnen zugesprochen hat. Sie haben auf Gottes Verheißungen geschaut. Sie haben die Zusagen für sich ernst genommen. Und dann haben sie gesagt, nach all dem, was wir erlebt haben, werden uns doch die paar Mauern und die paar Leute nicht aufhalten können. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sind durch Schilfmeer gezogen, wir sind überall durchgekommen. Dann werden wir doch auch dieses Land einnehmen können. Und was macht es mit Menschen, die sich auf die Verheißungen Gottes auch verlassen möchten, die sich an dem orientieren, was ihnen zugesprochen, was ihnen versprochen ist? Was macht es mit dir, wenn du die Verheißungen Gottes plötzlich mal für dich in deinem Leben ernst nimmst? Schau mal, was dir da alles versprochen ist und zugesprochen ist. Sie sind voller Mut und Zuversicht und sagen, Gott hat es uns doch versprochen. Sie sehen Feinde und Hindernisse, aber sie sagen, diese Herausforderungen, ja, die bringen uns gerade noch weiter, die werden für uns wie Brot sein, das wir essen können. Unsere Kinder können das übrigens auch noch essen, versteht ihr? Die sehen nicht den Berg, sondern sie sehen die Herausforderung für sich als etwas Hilfreiches, wo sie weiterkommen, wo sie weiterbringen, wo sie satt macht. 10 Kundschafter schauten auf die Umstände. 2 auf Gottes Verheißungen. 10 schauten auf die dicken Mauern. 2 auf Gottes Möglichkeiten. 10 fürchteten sich vor den Riesen und entdeckten in sich die Heuschrecke. 2 sahen sich als Gottesmänner, als Gottesvolk und sie sahen das verheißene Land. Wie kommt es, dass solche Persönlichkeiten, also die 10, die so gebildet, so geprägt und so bewährt waren, die alles Erdenkliche mit Gott erlebt haben, Wunder um Wunder, Führung um Führung, alles haben sie erlebt, wie kommt es, dass sie plötzlich solche Angst bekommen, dass plötzlich der Boden unter ihnen so richtig zu wackeln beginnt und sie versinken im Kleinglauben und im Selbstmitleid und fangen an zu schreien und zu weinen, haben Angst und tun das Irrsinnige. Tun auch noch das, dass sie Gott noch das in die Schuhe schieben wollen. Er sagt, der will uns ins Verderben schicken. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wie kommt's, dass Männer, die all das erlebt haben, jetzt so reagieren? In 4. Mose 14, Vers 24 steht, in Kaleb war ein anderer Geist. In der Nacht, als die Israeliten auszogen und das Passahlamm geschlachtet haben und so richtig schon in den Stadtlöchern waren für das, dass sie dann rauskommen, eben aus Ägypten, weil es Gott ihnen gesagt hat, ja, da gab Gott ihnen auch noch die Anweisung, dass sie ihre ägyptischen Nachbarn fragen sollen, ob sie etwas ihnen mitgeben können für die Wanderung. Und das, was sie bekommen, das dürfen sie dann auch annehmen. Und als dann der Todesengel rumgegangen ist, ja, und in Ägypten eine riesige Not war, man sich vorstellen, alle Erstgeborenen in einer Familie sind ums Leben gekommen. Die wichtigsten Persönlichkeiten von einem Volk und von einer Familie sind plötzlich tot gewesen. Als sie das gesehen haben und sie erkannten darin genau das Handeln des Gottes der Israeliten, wisst ihr, was sie da gemacht haben? Da haben sie ihre Goldschätze, ihr alles Zeug zusammengesammelt, habe es ihnen gegeben, habe gesagt, jetzt geht nur, macht, dass ihr fortkommt. Die haben ihnen was gegeben, dass sie weggehen. Und deswegen ist dieses Volk Israel, ein überreiches Volk, auch ausgezogen. Aber unter anderem haben diese Ägypter den Israeliten auch aus Gold gemachte, solche kleine Gestalten mitgegeben, mit Gold überzogene Figuren. Es waren ihre Götzen, ihre Scheusale. Oder ihre Gräuelbilder, wie es in der Bibel steht. Die haben sie ihnen auch mitgegeben. Und die nahmen sie auch mit. Und Gott sagte, werf diese Scheusale weg. Sie hörten aber nicht auf das, was Gott sagt. Sie nahmen das einfach mit. Jetzt lesen wir das mal kurz in Hesekiel 20, Vers 6 bis 9. Ich erhob, also von Gott wird es aus gesagt, ich erhob zur selben Zeit meine Hand zum Schwur, dass ich sie führen würde aus Ägyptenland in ein Land, das ich für sie ausersehen hatte, das von Milch und Honig fließt, ein edles Land von allen Ländern, und sprach zu ihnen, ein jeder werfe weg die Gräuelbilder vor seinen Augen und macht euch nichts nicht unrein mit den Götzen Ägyptens, denn ich bin der Herr, euer Gott. Sie aber waren mir ungehorsam und wollten mir nicht gehorchen, und keiner von ihnen warf die Gräuelbilder vor seinen Augen weg. Und sie verließen die Götzen Ägyptens nicht. Da dachte ich, meinen Grimm über sie auszuschütten und mit meinen ganzen Zorn an ihnen auszulassen, noch in Ägyptenland. Aber ich unterließ es um meines Namens willen, damit er nicht entheiligt würde vor den Heiden, unter denen sie waren und vor deren Augen ich mich zu ihnen erkennen gegeben habe, dass ich sie aus Ägypten führen wollte. Also Gott hat genau gesehen, was sie da mitnehmen. Und hat ihnen gesagt, sollen sie da lassen, sie haben es trotzdem eingepackt. Das muss man sich das vorstellen. Sie erlebten so die Teilung des Meeres, ja, und hatte ihre Götzen da in den Handtaschen, ja, sind mit den Götzen in den Handtaschen da durchs Meer gezogen. Ne? Sie erlebten, wie ihre Feinde vernichtet wurden und hatte ihren Götzen im Reisegepäck. Ne? Sie erlebten, wie Gott eine Feuersäule aufrichtete und sie hatten ihre Götzen unter der Bettdecke. Sie erlebten, wie Gott Manna vom Himmel fallen ließ, ja? Und dann hatten sie ihre Götzen auf dem Mittagstisch vielleicht auch noch stehen, im Zelt. All diese Wunder erlebten sie, aber sie warfen das nicht weg, woran ihr Herz hing. Ich möchte, dass ihr es richtig versteht. Es ging im Wesentlichen wahrscheinlich nicht darum, dass die Israeliten etwas Falsches gemacht haben. Ich glaube, dass Gott auch so barmherzig gewesen wäre und hätte sie mitsamt den Götzen nach Israel in das Land Kanaan hineingeführt. Ich glaube, dass er es gemacht hätte. Gott hat schon ganz andere Dinge in der Bibel gemacht, wo er barmherzig war. Aber ich glaube, dass Gott viel weniger auf das Tun, sondern viel mehr auf das Sein geschaut hatte. Was sie machten, blockierten sie für die Zusagen Gottes, die er ihnen versprochen hat. Sie konnten es im Herzen nicht glauben, weil ihr Herz von was anderem belegt war. Sie rannten ihrem Herzen den Götzen Ägyptens nach, versteht ihr? Deswegen konnten sie mit den Versprechungen nichts anfangen, die Gott ihnen gegeben hat. Und wenn sie hohe Mauern gesehen haben, dann haben sie wackelige Knie bekommen. Und wenn sie die Riesen gesehen haben, wussten sie nicht, wohin vor Angst. Inzwischen waren die Götzen nicht mehr da. Die waren dann im goldenen Kalb wohl mit eingeschmolzen worden. Aber sie haben so viel mitgemacht, eben nur mitgemacht. Aber der Gott Israels wurde nicht zum Gott ihres Herzens. Und deswegen haben sie das, was sie gesehen haben, plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen, wie Kaleb und Josua. Sie haben sich nach den offensichtlichen Umständen orientiert. Weil das haben sie gesehen, das waren sie geübt. Aber die anderen beiden, die haben die Versprechungen Gottes in ihrem Herz gehabt. Und die haben sie nicht bloß in ihrem Herz gehabt, sondern die haben sie auch für sich in Anspruch genommen und haben gesagt, lass uns hinaufziehen. Es wird uns überhaupt nichts im Wege stehen. Wir werden es schaffen. Aber was passiert dann? Es wird dann noch schlimmer. Nicht nur, dass sie das nicht erreichen, wo sie Gott eigentlich hinschicken möchte, sondern es passiert nun, dass sie so wenig Vertrauen haben, dass sie sogar zurück wollen nach Ägypten, zurück in diese Gefangenschaft. Man zieht sich, wenn der Berg zu groß wird, ja, und man hat kein Zutrauen mehr. Man kann auf nichts mehr bauen, man kann keinen Zusagen mehr vertrauen. Ja? Was passiert dann? Dann ziehst du dich zurück in die Höhle, ins Mauseloch. Egal wie dunkel, wie feucht oder wie scheiß, dass es da drin ist, ganz egal. Ja? Lieber da hinein, weil das kennst du, das ist für dich sicher, das warst du gewohnt. Das ist für dich vertraut. Lieber zurück nach Ägypten in diese Gefangenschaft, das kenne ich, wie mich auf etwas einzulassen, an das ich nicht glauben kann und dem ich nicht vertrauen kann. Weil ich den Zusagen Gottes nicht vertrauen kann, ziehe ich mich zurück in meine Höhle. Ihr kennt doch das ganz gut, oder nicht? Also, dass man manchmal irgendwie die Nase voll hat oder so, ja, dann geht man zurück in sein Zimmer, macht die Tür zu, dreht die Musik auf, ja, und es kann so noch so ein höllischer Lärm rauskommen. Ist gerade egal, ja? Hauptsache, man hat wieder die Wände um sich und die Musik um sich, ja, die man kennt, die einem vertraut ist und die einem Sicherheit gibt, weil man sich eben nicht nach vorne wagt, sondern zurückzieht. Und ich habe gedacht, das muss ich in dem Zusammenhang noch sagen, diese ägyptische Gefangenschaft, die gibt es auch noch an ganz anderen Stellen in unserem Leben. Vielleicht ist es so, dass du aus einer Familie kommst, in der dich dein Vater geschlagen hat oder in der dein Vater deine Mutter geschlagen hat. Vielleicht ist es so, dass du aus einer Familie kommst, in dem du ein Beziehungschaos erlebt hast, wo Fremdgehen, wo Scheidung und wo Eheeiszeit laufend angesagt war. Vielleicht ist es so, dass du aus einer Familie kommst, in der dein Vater oder deine Mutter am Alkohol hing, an Drogen oder anderen Sachen. Vielleicht ist es so. Und wisst ihr jetzt, was jetzt ganz, ganz fatal ist? Wenn man nicht bewusst aus diesen Dingen aussteigt und sich bewusst irgendwo anders hin orientiert, ja, dann läuft man Gefahr, in die gleichen Verhaltensmuster wieder hineinzuschlittern, wie sie die Eltern gelebt haben. Vor lauter Angst, sich auf etwas Neues einzulassen, das man nicht kennt, ziehen wir uns zurück in das, was uns vertraut ist. Womit wir ein Leben lang gelernt haben, vielleicht auch umzugehen. Wir ziehen uns genau wie die Israeliten in diese ägyptische Gefangenschaft zurück, aus der wir eigentlich aussteigen wollten. Es ist nicht immer so, aber die Tendenz ist überdeutlich. Das ist, was sich so fatal damals in diesem Volk Israel auch wieder abzeichnete, dass sie in das hineingeschlittert sind, wo sie eigentlich herausbefreit wurden, wo sie herausgerufen wurden, wo Gott sie auch mächtig herausgeführt hat, da sind sie Gefahr gelaufen, genau wieder hineinzuschlittern. Vielleicht willst du das nicht wahrhaben, was ich eben gesagt habe, ja? Vielleicht hast du noch ein paar andere Erfahrungen gemacht, aber prüf's doch mal, ja? Wie so im Umfeld irgendwie immer auch wieder zu erleben ist, ja? Wie es ist mit Kindern, die aus Scheidungsfamilien kommen. Wie es ist mit Kindern, die aus Familien kommen, wo Alkohol hoch im Kurs war. Denn wenn Druck auf unsere Lebenstube kommt, ziehen wir uns dorthin zurück, was uns vertraut ist. Üben eben dieselben Verhaltenssachen ein, die wir ein Leben lang vielleicht in der Familie erlebt haben. Genau das haben die Israeliten getan. Sie wollten zurück in die ägyptische, da war es doch, lieber sterben wir in Ägypten, ne? Oder in der Wüste, als dass wir uns auf was Neues einlassen, was wir nicht kennen, was uns Angst macht. Weil sie diese Zusagen für ihr Herz nicht in Anspruch nehmen können. Wisst ihr, äußerlich kann man viel mit Gott erleben. Wir können mit Gott Lobpreisgottesdienste machen. Wir können im CVM mitarbeiten. Wir können Freizeitmitarbeiter sein. Wir können sogar im Impulse-Team und was weiß ich wo überall dabei sein. Wir können äußerlich ganz, ganz viel mitmachen. Aber was letztendlich an unser Herz kommt, ist eine ganz andere Frage. Kaleb sagt Gott aber, er hatte einen anderen Geist. Er und Josua hatten Zuversicht, dass mit Gott alles möglich ist. Da kann sie niemand mehr bremsen. Wenn Gott mit uns ist, dann kannst du die Wüste hinter dir lassen und dir das Zugesagte, das versprochene Land, das Gott dir zuspricht, das kannst du dann auch einnehmen. Wenn Gott mit dir ist, wirst du erleben, wie Mauern nur so zerbröseln, sie werden einfach einfallen. Wenn Gott mit dir ist, wirst du erleben, wie sich die Angst in Zuversicht verwandelt und deine Mutlosigkeit in Hoffnung. Wenn Gott mit dir ist, wirst du die Erfahrungen machen, dass das Unmögliche möglich wird und Menschen in deinem Umfeld zum Glauben kommen, auch deine Geschwister. Oder zumindest wirst du Frieden mit ihnen haben, musst du dich fühlen wie eine Heuschrecke, die Angst vor dem hat, was da auf sie zukommt, so wie es beim Jonas vorhin war. Wenn Gott mit dir ist, werden deine Zukunftssorgen in Zukunftsvisionen verwandelt werden. Wenn Gott mit dir ist, können deine Beziehungen zum Segen werden und deine Freunde einen Neuanfang machen. Wenn Gott mit dir ist, kannst du die ganze Fülle der Verheißungen für dich in Anspruch nehmen. Deswegen sage ich zu dir, geh hinauf und nimm dieses Land ein, das Gott dir zeigt. Egal wie es heißt und was es ist. Wenn Gott dich schickt, dann geh hinauf und nimm diese, wenn er dich schickt, dann hat er ein ganzes Paket von Zusagen für dich bereit. Und du musst keine Angst haben. Du musst dich dann auch nicht fürchten. Er kann dich nichts aufhalten. Können dich keine noch so dicken Mauern, keine Feinde, keine Selbstzweifel, keine Ängste aufhalten. Wenn Gott mit dir ist, wird dir gelingen, was er dir aufträgt und wozu er dich beruft, wenn es auch noch so unmöglich ist. Wir wissen es ja, das, was ich euch gesagt habe, ist nichts Neues. Wir wissen es ja, aber wir tun uns schwer, das für uns in Anspruch zu nehmen. Wir glauben an Wunder, aber wir haben Zweifel daran, dass es Wunder in unserem Leben tatsächlich Wirklichkeit wird. Willst du glauben, dass Freunde durch dich zum Glauben an Jesus finden? Willst du daran glauben, dass du in seinen Augen etwas ganz, ganz Besonderes bist und dass er überhaupt nicht auf die Idee kommt, dich als Heuschrecke zu sehen? Willst du glauben, dass er dich und nicht irgendjemand anders, sondern dich mit Vollmacht ausrüstet, dass du deinen Jugendkreis, deinen Hauskreis, deinen CVM, deine Gemeinde, ja sogar deinen Ort umkrempeln kannst? Wisst ihr, wenn wir diese Zusagen Gottes in unser Herz hineinlassen, dann wird sich etwas verändern. Lass diese Zusagen Gottes in dein Leben sprechen. Lass sie nicht nur in deinen Kopf, nicht nur in den Verstand, sondern lass sie ganz tief, fühl sie für dich, sodass du dann glauben kannst dran, wenn es wirklich spannend wird. Tu sie nicht nur irgendwie abhaken in deinem Geist.